danke dem Deutschen Theater für die Möglichkeit, diese Veranstaltung hier durchzuführen. Es ist die erste gemeinsame Veranstaltung der noch zwei Berliner Akademien über ein Thema, das nicht nur diese Akademien interessiert und angeht. Ich grüße alle Deutschen und anderen Ausländer, die hier anwesend sind. Drei Zitate. Das erste von Adolf Hitler. Der Lebensstandard der weißen Rasse kann nur hochgehalten werden, wenn der Standard der anderen Rassen niedrig gehalten wird. Bertolt Brecht. Die eine Hälfte der Menschheit lebt einzig aus dem löchrigen Gedächtnis der anderen Hälfte. Ein Zitat aus der spanischen Zeitung El País von 1989. Der Jubel der Berliner über den Fall der Mauer klingt wie ein Requiem auf Lateinamerika. Ich glaube, das Gespräch über das heutige Thema wäre eine Heuchelei und wäre Deklamation, wenn wir nicht über die Ursachen sprechen. Eine Voraussetzung für die eher blinde als rechtsradikale Gewalt gegen Ausländer, nicht nur in Deutschland, ist die kalkulierte ökonomische Gewalt gegen die inzwischen zweite Welt. Oder mit Sartre die Auspulverung von Kontinenten im Namen der Akropolis. Und die Gewalt, die ökonomische Gewalt gegen die wachsende Minderheit in Europa selbst, die das Ghetto der Arbeitslosigkeit bewohnt. Die Geschichte ruiniert die Zentren, indem sie sich durch die Randzonen malt. Die Verelendung der Randzonen, die Ausbeutung der Peripherie, ist die Bedingung unseres relativen Wohlstands. Die Arbeitslosigkeit ein Überlebensmittel der Marktwirtschaft. Damit keine Missverständnisse aufkommen, der von Lenin eingeleitete Versuch, Marx zu widerlegen, war keine Alternative. Schon in der Bezeichnung real existierender Sozialismus lag das Eingeständnis der Nichtexistenz von Sozialismus, außer in dem von der überlegenen kapitalistischen Produktionsweise gesteckten Rahmen. Ich möchte Ihnen zum Schluss zwei Seiten vorlesen aus einem Gedicht von Pasolini von 1961, ich glaube zum Thema. Ali mit den blauen Augen, einer der vielen Söhne der Söhne, wird herüberkommen von Algier, auf Schiffen mit Segeln und Rudern. Mit ihm werden Tausende sein, mit kleinen Körpern und Armen, Hundeaugen der Väter, auf den Schiffen gebaut im Reich des Hungers. Mit sich bringen sie die Kinder und das Brot und den Käse in dem gelben Papier vom Ostermontag. Sie bringen die Großmütter und die Esel. Auf drei Ruderern gestohlen in den Häfen der Kolonien. Sie werden in Crotone oder in Palmi landen, zu Millionen, bedeckt mit asiatischen Lumpen und amerikanischen Hemden. Sofort werden die Kalabresen sagen, wie das Pack zum Pack, seht da die alten Brüder mit Kindern, Brot und Käse. Von Crotone oder Palmi ziehen sie hoch nach Neapel, von da nach Barcelona, nach Thessaloniki und nach Marseille, in die Städte des Verbrechens, Seelen und Engel, Mäuse und Läuse, mit dem Keim der alten Geschichte, werden hier fliegen vor den Dörfern. Sie immer demütig, sie immer schwach, sie immer schüchtern, sie immer winzig, sie immer schuldig, sie immer untertan, sie immer klein. Sie, die nie wissen wollten, sie, die nur Augen hatten zum Flehen, sie, die wie Mörder unter der Erde lebten, sie, die wie Räuber lebten, auf dem Grunde des Meeres, sie, die wie Verrückte lebten im Himmel, sie, die sich machten Gesetze außerhalb des Gesetzes, sie, die sich anpassten an eine Welt unter der Welt, sie, die glaubten an einen Gott, Diener Gottes, sie, die sangen zu den Massakern der Könige, sie, die tanzten zu den Kriegen des Bürgertums, sie, die beteten zu den Kämpfen der Arbeiter. Abwägend die Redlichkeit der bäuerlichen Religionen, vergessend die Ehre der Verbrecher, verratend die Unschuld der barbarischen Völker, hinter ihrem Ali, mit den blauen Augen, kommen sie heraus aus der Erde, um zu rauben. Steigen sie hoch aus dem Meer, um zu töten. Fallen sie aus der Höhe des Himmels, um zu enteignen. Und um den Genossen Arbeiter die Freude am Leben zu lehren. Um den Bürger die Freude der Freiheit zu lehren. Um den Christen die Freude des Todes zu lehren. Zerstören sie Rom und legen auf seine Ruinen den Keim der alten Geschichte. Dann ziehen sie die Zigeuner mit dem Papst und allen Sakramenten hoch nach Westen und Norden mit den roten Fahnen Trotzkis im Wind. Ich danke Ihnen.